1. Nach diesen Ereignissen offenbart sich Jesus erneut seinen Jüngern am See von Tiberias und zwar auf folgende Weise. 2. Anwesend waren Simon Petrus, Thomas, der auch Didymus genannt wird, Nathanael aus Cana in Galilä, Dison des Zebedeus sowie zwei weitere seiner Jünger. 3. Simon Petrus erklärt ihnen, ICH gehör Fieschen, daraufhin erwiderten sie, wir kommen mit dir, sie begaben sich zum See, stiegen in ein Boot, doch in jener Nacht finden sie nichts. 4. Als es bereits morgen wird, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn zunächst nicht. 5. Jesus fragte sie, Kinder, hat nicht zu essen gefangen, sie antworteten im Nein 6. Wise Sien werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann wordet etwas fangen, sie taten dies und konnten das Netz aufgrund der großen Mengen fischen kaum noch einholen. 7. De Jünger, den Jesus liebte, sagt zu Petrus, es ist der Herr, als Simon Petrus hort, das ist der Herr war, band sich sein Obergewand im, da ne leicht bekleidet war, und sprang ins Wasser. 8. Die anderen Jünger folgten im Boot, da sie nicht weit vom Ufer entfernt waren, etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. 9. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden, darauf Fische und Dämmen brot. 10. Jesus forderte sie auf, bringt etwa von den Fischen, die gerade gefangen hat. 11. Simon Petrus stieg ins Boot und zog das Netz. Das mit 153 großen Fischchen gefüllt war, an Land, obwohl es so viel waren, zerriss das Netz nicht. 12. Jesus lud sie ein, kommt und est frühstück, keiner der Jünger wagte es, in zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, das der Herr war. 13. Jesus trat hinzu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso die Fischche. 14. Dies war bereits das dritte Mal, das Jesus sich seinen Jüngern offenbart, nachdem von den Toten auferstanden war. 15. Nach dem Frühstück fragte Jesus Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als dies, antwortet ihm, J. Herr, du weißt, das ich dich lieb, Jesus sagt zu ihm, Wade mein Lammer 16. Zum zweiten Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich, Petrus erwidert, J. Herr, du weißt, dies ich dich lieb, Jesus sagt zu ihm, Hüt mein Schaf, 17. Als in zum dritten Mal fragte, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich, word Petrus traurig, weil Jesus in Dremel gefragt hat. I antwortet, Herr, du weißt als, du erkennst, dies ich dich lieb, Jesus sagt zu ihm, Wade mein Schaf, 18. Warlick, ICH sage dir, als du jung warst, gertetist du dich selbst und jingst, wohin du wultest. Doch wenn du alt wirst du dein Hand ausstrecken, und ein anderer wird dich gerten und dich dorthin führen, wohin du nicht mochtest. 19. Dies sagt Jesus, anzu duten, dirch welchen Tod Petrus got verherrlichen word. Nachdem dies goset hat, befahl ihm, folge mir nach. 20. Petrus wante sich und sah den Jünger, den Jesus liebte, ihnen folgen, es war derselbe, der sich beim Abendmahl und Jesu Brust gelehnt und gefragt hat, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? 21. Als Petrus diesen Jünger sah, fragte Jesus, Herr, was wird aber mit diesem geschehen? 22. Jesus erwidert ihm, wenn ich mochte, das erblät, bis ich wiederkomme, was gettest dichen? Du folge mir nach. 23. Daraufhin verbreitet sich unter den Bruden das Gerücht, diese Jünger wird nicht sterben. Jesus hat jedoch nicht gesagt, wird nicht sterben, sondern, wenn ich mochte, das erblät, bis ich wiederkomme, was gettest dichen. 24. Dies ist der Jünger, der von diesen Ereignissen zunis erblägt und sie niedergeschrieben hat, und wir wissen, dass sein zunis war ist. 25. Besgib jedoch noch viel weitere Taten, die Jesus vollbracht, wird man sie all einzeln beschreiben, so wird die Welt selbst, meiner Meinung nach, die Bücher nicht fassen können, die darüber geschrieben werden.